Willkommen bei Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und ich stelle euch heute einen Podcast vor, der andere Podcasts vorstellt. Ihr habt richtig gehört, es gibt ein bisschen Podcastception. Und zwar möchte ich euch von Discusa berichten. Discusa ist ein Podcast von Jan und Hendrik. Und die beiden sind eigentlich im Cinecast zu Hause. Wenn ihr den Cinecast also hört, kennt ihr die beiden schon. Ja, hallo. Hier ist gar nicht der Cinecast. Sondern? Discusa. Was ist denn das? Ein Podcast. Wer bist du? Ich bin Henrik. Und ich bin der Jan. Genau. Bei Discusa geht es ein bisschen ausführlicher zu als bei uns. So eine Folge von Discusa ist eben eine halbe Stunde lang und nicht unter 10 Minuten, wie bei uns, manchmal ja sogar deutlich kürzer. Und dadurch geht das Ganze natürlich sehr viel stärker in die Tiefe. Und die beiden besprechen dann natürlich miteinander auch ordentlich die Podcasts, die sie vorstellen. Ja, dann lass mal hören. Ja, hören. Was willst du denn? Nee, also gehen wir das Ganze nochmal chronologisch durch. Wir haben im Endeffekt die Persönlichkeiten jetzt vorgestellt, die drei, plus den vierten als Anhang quasi, als Bonusgast. Appendix. Genau. Dann Inhalte. Wie gesagt, für wen ist sehr das interessant? Breit, Zielgruppe, technisch natürlich. Stark technisch orientiert, ja. Immer wieder Computerinhalte, Macintosh-Inhalte, ja, vor allem Spiele ist ein großer Schwerpunkt. Vor allem Retro-Spiele, also so viel ganz Aktuelles wird in den Vogonenkreisen nicht gespielt. Was nicht weiter schlimm ist, denn viele von den Spielen, um die es dort geht, sind ja auch die, mit denen ich zum Beispiel lange zu tun hatte in meiner Computerspielkarriere. Und bin ganz froh, dass da immer wieder mal tolle Sachen aufkommen und auch besprochen werden. Wir bei Wir hören Stimmen haben ja den Ansatz, dass wir besonders neue, besonders junge Podcast-Formate vorstellen. Und das ist bei Discusa etwas anders. Also was den beiden vor die Ohren kommt, das stellen sie auch vor. Das muss nicht unbedingt was ganz Neues sein, sondern es sind auch ältere Formate dabei, die es schon etwas länger gibt. Genau. Genau, der Stay Forever Podcast. Ja, ich habe gesagt, ein ganz großer sozusagen aus dem Business, also wirklich sehr bekannt und für mich auch ein echtes Phänomen, für mich als Podcast-Hörer. Weil? Weil ich erstens sozusagen diesem Retro-Ding so verfallen bin, denn die beiden Podcaster, beide altgediente Spieleredakteure, die ich schon durch ihre Spiele-Zeitungs- und Spiele-Magazin-Zeiten begleite, denn ich bin ja jetzt auch schon nicht mehr 18 und auch die frühen Computerspielzeiten habe ich ausreichend mitgenommen. Aber es ist einer von den Podcasts, die ich schon, wie gesagt, von der ersten Folge höre, aber er mich nur ein einziges Mal über jetzt fast 30 Folgen dazu verleitet hat, ein Spiel, ein altes Spiel, das da gesprochen wurde, auch wieder rauszuholen und nochmal anzugucken. Ich glaube, zum Podcast selbst muss ich gar nicht mehr viel sagen. Ihr habt ja schon gehört, dass die beiden, was die beiden so für einen Stil haben. Und ich habe jetzt aber noch eine kleine Bitte. Und zwar hätte ich gerne, dass Discusa in der Hörsuppe landet und anschließend dann eine Folge über Wir hören Stimmen macht. Am besten mit einem Audioschnipsel aus genau dieser Episode. Und dadurch könnten wir dann die Metaebenen ins Unermessliche steigen, denn dann müsste nämlich der Christian in der Hörsuppe im Magazin über die Discusa-Folge sprechen, in der Discusa Wir hören Stimmen bespricht und darauf sich auf eine Folge bezieht, in der wir natürlich Discusa besprechen. Das wäre schön verwirrend. Das ist mein kleiner Wunsch hier an dieser Stelle. Ihr findet Discusa unter www.discusa.de mit Doppel-S, das ist ganz wichtig. Und das wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Das war's soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.